Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Es ist Samstag, der 29. März 2014. Träumer, Fantasten, Utopisten, Denker, Asphaltliteraten, Visionäre, Verrückte, Unverrückbare, Weltverbesserer, Dissidenten, Realitätsflüchtlinge, Wahrheitssuchende. Willkommen im Niemandsland. Siempre. Beginnen möchte ich den musikalischen Teil unseres Niemandslandes von heute mit einer Neuvorstellung, zumindest hier im Niemandsland, das Album Forever. Ute Lemper singt Liebeslyrik, die Sängerin singt und vertont Gedichte von Pablo Neruda. Diva, ein Titel, der Ute Lemper immer wieder begleitet. Diva. Keine Ahnung, ich kann mit dem Wort nichts anfangen, sagte sie kürzlich in einer TV-Sendung. Ich sauge Staub zu Hause und spüle Geschirr. Ich weiß nicht, ob das eine Diva macht. Der New York lebende Star war in letzter Zeit wieder häufiger zu Gast in TV-Shows in der alten Heimat, mit dabei ein neues Album mit Liebesgedichten. Beginnen möchte ich mit dem Lied Siempre, Always, immer. Siempre. Antes de ti, no tengo celos. Ven con un hombre a la espalda. Ven con 100 hombres en tu cabellera. Ven con 1000 hombres entre tu pecho y tus pies. Ven como un río lleno de ahogados. Que encuentre el mar furioso, la espuma eterna, el tiempo. Tráelos todos a donde yo. A donde yo te espero. Siempre, siempre estaremos solos. Siempre. Siempre. Comenzar la vida. Pablo Neruda song cycle. It's a very special project to me. It's dedicated to love and life. I was reading through Latin American poetry for quite a while, inspired actually by my collaboration with the Piazzolla sextet from Buenos Aires. And I just fell somehow onto these love poems from Pablo Neruda. And I picked out 12 of the most beautiful ones and decided to put them into music. I tried to get all the inspiration from everything I've ever sung. Every Jacques Brel, every Edith Piaf, Léo Ferré, Kurt Weill, Astor Piazzolla, Joni Mitchell, the world of really delicate poetry in chanson. And put this into this music, and all the melodic compositions I invented on airplanes, at home, at night. It just never left me for a year, and after a year the album was created, and I think I'm very, very happy. It's the first composition or work I have done which is really dedicated to chanson, in this universe of chanson. 12 Gedichte über Liebe, Leidenschaft und Lebensfreude sind es, die sich die aus Münster stammende 50-jährige Künstlerin für ihre CD Forever, The Love Poems of Pablo Neruda, ausgesucht hat. Eigentlich eher zufällig sei sie auf die Verse des chilenischen Poeten gestoßen, erzählte sie im dpa-Interview. Auf der Suche nach einem neuen Projekt mit lateinamerikanischen Wurzeln sei sie gewesen. Erst vor 2 Jahren stand sie mit einer Hommage an den 1992 verstorbenen Argentinier Astor Piazzolla auch in Deutschland auf der Bühne. Einen Stapel lateinamerikanischer Bücher habe sie bereits in der Hand gehabt, als sie in einer Buchhandlung auf ein schmales Büchlein aufmerksam wurde, Liebesgedichte Nerudas, 1904 bis 1973, dem Literatur-Nobelpreisträger aus Chile. Die Gefühl und kraftvollen Texte über Liebe und Leidenschaft, Freude und Schmerz hätten sie sofort beeindruckt und inspiriert, sagt Lemper. Es habe einfach perfekt gepasst zu dem, was sie wollte. Bühne frei für Ute Lemper. Sie sind ja gerade auf Europa-Tournee durch, ich weiß nicht, Spanien, Portugal und überall hin. Reist denn die Familie immer mit, weil ich sehe gerade? Ja, alle dabei, ja. Also die zwei Kinder, einer ist in New York, hat Sommercamp und die Nanny dabei und ihre Tochter auch noch dabei. Und die Musiker sind auch nochmal 4 Kinder, die Band sozusagen. Und also wirklich, diesen Sommer geht es wirklich quer von, also eine Reise durch die Welt, Vilnius, Litauen, Norwegen, Nordnorwegen, nördlich des arktischen Kreises, wo also die Mitternachtssonne ist, wo die Sonne nie untergeht. Toll. Wir haben alle überhaupt nicht geschlafen, vor allen Dingen das Baby hat nicht geschlafen für 4 Tage. Oh Gott. Dann ging es nach Barcelona und jetzt hier in Berlin für 1 Woche, 2 verschiedene Sachen und dann weiter Luxemburg, Spanien, Portugal. Thank you. Als wäre eine Windhexe über die Insel gefegt. Ute Lemper, Viento en la Isla von ihrem letzten Album Forever, auf dem sie Liebeslyrik von Pablo Neruda singt und auch selber die Lieder komponiert hat. Sie hat sie vertont. Mit diesem Album möchte ich den wunderbaren Dichter und Diplomat für Literatur ehren, erklärt Lemper im Booklet, der schon letztes Jahr, Ende November, erschienenen CD. Neben seinem politischen Erbe und den unvergesslichen Schriften, die als Aufschrei gegen Unterdrückung und Diktatur stehen, gab er uns das schönste Geschenk, seine Liebesgedichte. Ihm seien zarte Zeilen voller Magie, Liebe und Wucht gelungen. Lemper singt vor allem in Nerudas Muttersprache Spanisch, aber auch auf Französisch und Englisch zur Musik von Tango bis Jazz. 4 Jahrzehnte nach dem Tod des Dichters, der 1971 den Literaturnobelpreis erhielt, lässt sie ihre Auswahl seiner Texte in 12 Songs aufleben. Wir hatten gehört Siempre, El Viento, das nächste Lied heißt Tus Manos. Tus Manos. Hacia las mías que me traen volando, porque se detuvieron en mi boca de pronto, porque las reconozco como si entonces antes la hubiera tocado, como si antes de ser hubieran recurrido. Mi frente, mi cintura. Su suavidad venía volando sobre el tiempo, sobre el mar, sobre el humo, sobre la primavera. Y cuando tú pusiste tus manos en mi pecho, reconocí esas alas de paloma dorada. Esa creída y es color de Yo caminé buscándolas, subí las escaleras, crucé los arrecifes, me llevaron los trenes, las armas me trajeron y en la piel de las uvas me pareció tocarte la manera. Frau Ute Lemper, das Lied Tus Manos nach einem Gedicht von Pablo Neruda. In insgesamt 12 Songs lässt sie die Texte des großen Meisters aufleben. Mit deren Vertonung legt sie ihr erstes eigenes Chansonbuch vor. Inspiriert vor allem, was sie zuvor gesungen habe, etwa die Werke von Chansonkünstlern wie Edith Piaf und Jacques Brel, von Komponisten wie Kurt Weill oder eben von Tango-Legende Astor Piazzolla. Zu den Musikern, mit denen sie das Album aufnahm, gehörte der Bandoneonmeister Tito Castro. Auch in Deutschland ist Lemper mit dem Songzyklus, der in Australien bereits veröffentlicht wurde, aufgetreten. Nerudas Liebesgedichte sollen den ersten Teil des Programms bilden. Lempers größte Hits den zweiten Teil. Hier in Spanien ist sie auch gewesen, vor ein paar Wochen. Da ist sie aufgetreten und hat das Publikum begeistert mit einmal den Neruda-Gedichten, aber zum anderen natürlich mit dem, was ihre unbedingten Fans immer wieder hören wollen, mit den Kabarett-Songs. In Portugal war sie auch und in München ist sie gewesen und im April, nächsten Monat, wird sie in Leipzig gastieren. Mit Marlene Dietrich und Piaf-Liedern steht sie dann unter anderem in Moskau noch auf der Bühne mit Kurt Weill-Interpretationen später in Paris. Beenden wir die Musikvorstellung Ute Lemper Forever mit dem Lied If You Forget Me, mal was auf Englisch von ihr. If you forget me, I want you to know one thing. You know how this is. If I look at the crystal moon, at the red branch of the slow autumn at my window, if I touch near the fire the impalpable ash, or the wrinkled body of the log, and everything carries me to you as if everything that exists arose like that way. Thank you. Niemandsland. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. No. Niemandsland. No tengo acento, se perdió. Mía, why I love her, Wunderschönes Thema. Si te olvidas de mí, if you forgot me. Bei Frau Mrs. Ute Lemper, Senora Ute Lemper, Liebeslyrik, das Album Forever mit Liedern von Pablo Neruda bzw. den vertonten Gedichten. Wunderschöne CD. Niemandsland 91.4 FM, Kontrabanda. Es ist Samstag, gefühlte 10:30 Uhr vormittags. Genauer gesagt, der 29. März 2014. Noch einmal willkommen allen Hörerinnen und Hörern, die sich jetzt erst zugeschaltet haben. Guten Morgen, ich begrüße hier im Studio den Radioaktivisten Werner. Hallo. So, das haben Sie ja noch nie zu mir gesagt. Radioaktivist. Im Niemandsland, wie geht's? Es hört sich ja sehr aggressiv an. Aggressiv oder geschäftig? Aktivist ist doch ein Schimpfwort inzwischen. Also hier nicht, im Niemandsland nicht. Ach, im Niemandsland ist das eine Auszeichnung. Dann bin ich ja beruhigt. Ja, was gibt's Neues? Die Woche war voll gespiekt mit erstmal Trauerglocken und Geschrei. Aus der NATO-Hauptzentrale, aus dem NATO-Hauptquartier kommt jede Menge Geschrei. Wie ungerecht, wie böse der Putin, der überfällt da einfach ein Land, was gar nicht stimmt, sondern es ist wirklich ein demokratisches Verfahren. Demokratischer kann es schon nicht mehr sein. Und dann die Trauerglocken hier in Spanien. Eine Lichtgestalt ist gen Himmel gefahren. Adolfo Suarez, der frühere Ministerpräsident. Oder in die Hölle, das wissen wir nicht. Ne? Ja, nach allem, was wir gehört haben, ist der Mann im Himmel. Also so ja, einer geht doch nicht in die Hölle. Aber die sagen ja viel. Also da würde ich nicht Gift drauf nehmen. Jedenfalls, Adolfo Suarez ist tot. 3 Tage Staatstrauer mussten wir hier über uns ergehen lassen für den ersten demokratisch gewählten Regierungschef nach der Franco-Diktatur. Die dauerte immerhin fast 40 Jahre. Hey, so kann's nicht weitergehen. Erst müssen wir uns beide. Das Ende seines Lebens war traurig. Seine Frau und seine Tochter erkrankten beide an Krebs. Er selbst litt an Alzheimer. Die Krankheit begleitete Adolfo Suarez die letzten 12 Jahre seines Lebens. Deshalb waren die Nachrufe schon lange, lange geschrieben. Wir konnten das hier merken. Schon Tage vorher hatte sein Sohn in einer Pressekonferenz aus dem Krankenhaus heraus den Tod angekündigt. Und dann gab es natürlich auch ein banges Warten. Stirbt er denn nun wirklich bald endlich? Ja. Es zog sich doch noch 2 lange Tage hin und die Zeitungen waren schon voll mit Nachrufen und Rückblenden und Adolfo und... Die Zeitungen und Fernsehen, ne? Ja. Also der Sohn also hatte bangte. Da gesagt, wir erwarten das Ende innerhalb von 48 Stunden, aber dann hat er sich eben bei der Presse und in den Medien dermaßen viel Material angesammelt, das musste dann einfach raus und dann begannen die Nachrufe schon 2 Tage vor seinem Ableben, ja. Ja. Und danach auch, also bis heute, wie die Spanier hier sagen, Adolfo Suarez, hasta en la sopa, bis in die Suppe von morgens bis abends, immer alles war voll mit Adolfo Suarez, wie du sagst, diese Lichtgestalt, die uns hingeführt hat in die Demokratie, ja. Lichtgestalt ist gut gesagt. Ich habe eine Karikatur in El País gesehen. Da wird er mit so einer Art Lift in den 7. Himmel transportiert und davon Engeln empfangen. Die Spanier haben sich natürlich auch selber ganz schön auf die Schippe genommen. Erst gestern schrieb Juan José Mías in El País auch einen beißenden Kommentar zu dem ganzen Rummel um Adolfo Suarez. Der hat gesagt, alles was mit Adolfo Suarez jetzt passiert ist, sagt nichts über ihn, aber alles über uns selber aus. Dass wir uns so an diese Gestalt klammern und ihn feiern, das heißt eigentlich, wir haben im Moment nichts, was man mit diesem Mann vergleichen kann. Und der war doch eigentlich nur Durchschnitt. also politisch betrachtet. Über uns beide sagt es nicht so viel aus, aber vielleicht, also wir haben ihn nicht so gefeiert, nehme ich von dir auch mal an, aber sagt doch was aus über unsere Politiker, ne? Also sowohl die sogenannten Linken wie auch die rechten Politiker, ne? Die gehen jetzt alle in sich und sagen, wir haben uns geirrt damals bei dieser Transition vom Übergang von der Diktatur zur Demokratie. Hat uns ja damals überhaupt nicht gefallen und da haben wir alle möglichen Barbaridades, also Unsäglichkeiten über ihn gesagt, aber wir haben uns geirrt. Also er war wirklich der, der die Demokratie wollte und erreicht hat und so. Also über diese Leute sagt das was aus, würde ich sagen, weil der war ja eben früher, bevor er sich plötzlich in Lichtgestalt verwandelt hat, er war ein Mann der nationalkatholischen Bewegung, ja. Und war praktisch auch Generalsekretär oder Delfin von einem der Leute, die als Nachfolger für Franco gehandelt wurden. Ne? Also rechts und konservativ und reaktionär bis dort hinaus. Ne? Und dann, wie halt das Leben so will und der Zufall spielt, wurde er dann vom König dann beauftragt, die Regierung zu bilden. Ja, selbst, wie du gerade gesagt hast, linke Medien haben ihn als denjenigen gewürdigt, der Spanien zusammen mit Juan Carlos in die Demokratie geführt habe. Dunklere Seiten der Karriere wurden natürlich ausgeblendet. Ich kann mich an einen Comic erinnern von einem spanischen Comiczeichner. Da sah man einen Republikaner, der wurde im Knast gefoltert, der kommt nach Jahren aus dem Gefängnis, die Demokratie ist schon da, die sogenannte. Und dann sieht man, wie er durch die Straße geht, ein ausgemergelter Mann, der seine Knochen hingehalten hat für ein besseres Leben, für ein besseres Land, gegen den Faschismus. Und dann sieht er an den Straßen überall riesige Plakate mit Männern in Krawatten und Anzügen und die grinsen von ihren Werbeplakaten herab und überall steht, das sind die Männer, die die Demokratie gemacht haben. Und so ungefähr muss man diesen Adolfo Suárez sehen. Der kam genau aus dem Franquismus heraus und er war, könnte man sagen, der Abwickler. Er war der Abwickler eines brutalen faschistischen Regimes. Er sollte dann die smarte, die nette, die gut aussehende Seite sein. Er war ja hochgewachsen, elegant, verkörperte so den Typ des gut aussehenden Südländers. Und mit schwarzen, glänzenden Haaren. Er war 47 Jahre alt, als ihn der König dann 1976 nach dem Rücktritt von diesem fürchterlichen Carlos Artas Navarro, dem ersten Regierungschef nach Francos Tod, zum neuen Ministerpräsidenten ernannte. Ja, aus der faschistischen Falange kam er. Jawohl. Und er hatte zuvor zahlreiche Ämter im Dienste der Diktatur bekleidet. Er war ein Mann der Diktatur, das muss man sagen. So war er zum Beispiel Direktor des staatlichen Fernsehens, RTVE, des wichtigsten Propagandaorgans des Regimes zum Beispiel. Er war Chef der Staatspartei Nationale Bewegung und als Staatssekretär Mitglied der Regierung. Trotzdem akzeptierte er den Auftrag des Königs, Spanien in die Demokratie zu führen und sorgte 1977 für die Durchführung der ersten freien Wahlen. So ein Mann also sollte Spanien in die Demokratie führen. Ein Mann, der noch nie in seinem Leben Demokratie gesehen, praktiziert oder auch nur beschnuppert hat, sollte Spanien in die Demokratie führen. Tolle Sache. Diese ersten Wahlen gewann er natürlich dann direkt mit seiner konservativen sogenannten liberalen Partei UCD und konnte nun mit demokratischer Legitimation an der Regierungsspitze bleiben. In dieser Funktion unterzeichnete er am 25. Oktober 1977 den Pakt von Moncloa, El Pacto de Moncloa, mit dem Regierung, Parteien, Gewerkschaften und Unternehmerverbände die rechtlichen Rahmenbedingungen der neuen Demokratie festigten. Bei allem, was wir gerade gesagt haben, bei allem, was wir anmahnen an Heuchelei und auch an dunkler Vergangenheit, man muss sagen, der Mann hat trotzdem etwas geschafft, was verblüffend war. Er hat trotzdem alle diese Gruppen zusammengekriegt und hat trotzdem diesen Pacto de Moncloa durchgekriegt. Inwieweit das nun sein Verdienst war oder seine Berater oder wer da alles mitgeschraubt und gedreht hat, das weiß man nicht. Wir kommen gleich noch zum Thema Geheimkonferenzen, Geheimakten. Das heißt, wir kennen immer noch nicht genau die Hintergründe dieser ganzen sogenannten Transition. Jedenfalls, die Unterschrift von Suárez trägt auch das im gleichen Jahr erlassene Amnestiegesetz. Und jetzt kommen wir wieder zu einer dunklen Seite, durch das alle Verbrecher der Diktatur bis heute straffrei geblieben sind. Folterer, Massenmörder, Schläger, alle diese Leute, die jahrzehntelang ungestraft prügeln, foltern, vergewaltigen durften, immer natürlich im Auftrag des Regimes und im Namen der sogenannten nationalen Sicherheit. Alle diese Typen laufen bis heute noch frei rum. Denken wir an einen berühmten Folterer dieses Regimes, den nennt man hier scherzhaft oder mit Grauen auch Billy El Niño. Das ist ein Folterer, Opfer haben von ihm kürzlich noch ausgesagt, der läuft unbehelligt durch Madrid. Keine Justiz und kein Richter interessiert sich für diesen Sadisten, für diesen Verbrecher. Und da kann man nur hoffen, dass mal jemand selber auf den Gedanken kommt, sich diesen Mann einmal vorzuknöpfen. Billy El Niño, ein fürchterliches Geschöpf der Diktatur. Jedenfalls, er hat praktisch die ganze Straffreiheit durchgesetzt. 2010 forderte zum Beispiel sogar der UN-Hochkommissar für Menschenrechte die Aufhebung dieses Amnestiegesetzes, weil das Gesetz auf Verbrechen beinhalte, die international als nicht verjährbar gelten. In der Regierungszeit von Suárez fiel auch die Verabschiedung der spanischen Verfassung von 1978, auf die sich heute etwa die Regierung in Madrid stützt, um den Katalanen die Durchsetzung einer Volksbefragung über mehr Eigenständigkeit zu untersagen. So Zucker war diese Transition, diese Übergangszeit natürlich auch nicht. Am 13. November 1979 erschossen Sicherheitskräfte die Studenten José Luis Martínez und Emilio Montañez bei einem Protest gegen das neue Arbeitsgesetz. Für Suárez war das überhaupt kein Grund zum Rücktritt oder auch nur zur Selbstkritik. Das ist man aber hier in Spanien gewöhnt. Kein Politiker tritt wegen so etwas zurück. Erst zwei Jahre später hat er aus persönlichen Gründen um seine Demission gebeten. Bei der spanischen Rechten machte er sich dennoch unbeliebt. So hatte er nämlich dem Militär versprochen, die Kommunistische Partei Spaniens nicht zu legalisieren. Und tat dies unter dem Druck natürlich der immer stärker werdenden Massenbewegungen doch. Nach seinem Tod will sich auch das rechte Lager nun trotzdem mit ihm schmücken. Jawohl, wer ist da nicht alles aufgelaufen und hat die üblichen Krokodilstränen vergossen an seinem Sarg? Auf Vorschlag von unserem fürchterlichen Ministerpräsident Mariano Rajoy soll der internationale Flughafen Barajas in Madrid künftig den Namen des Verstorbenen tragen. Adolfo Suárez Flughafen. Spaniens König Juan Carlos würdigte Suárez als eine Persönlichkeit, Zitat, die immer treu zur Krone gestanden habe. Und dann ordnete dieser Elefantenjäger, dieser Elefantenmörder, drei Tage Staatstrauer an. Das offizielle Spanien stützt sich bis heute auf den auch von Suárez geprägten Mythos von der sogenannten Transición, der Versöhnung der Übergangszeit der beiden verfeindeten Lager des Bürgerkriegs. Vergessen wir aber nicht, dass die Siegerseite in ihren Strukturen, in ihren Machtstrukturen und ihren Besitzstrukturen und in ihrem Repressionsapparat zum großen Teil nach der Diktatur an der Macht geblieben ist. Die wahren Hintergründe dieser Zeit jedoch sind bis heute nur sehr beschränkt bekannt, denn wie gerade gesagt, praktisch alle relevanten Archive sind verschlossen. Alle wichtigen Dokumente unterliegen der Geheimhaltung. In der Wochenzeitung Diagonal kommentierte der Historiker Sergio Gálvez Biesca deshalb, der Lebenslauf von Suárez habe gezeigt, wie der Franquismus den Übergang von der Diktatur zur Demokratie gestaltet habe, Zitat, damit sich alles ändert, ohne dass sich überhaupt etwas ändert. Ja, also ist natürlich klar, ne, wenn nach wie viele Jahre Franco waren das, nach dem 40, Bürgerkrieg, nach dieser ganzen Franco-Zeit und dieser Diktatur, ist es natürlich schon Fortschritt, wenn es dann was anderes gibt, was dann Demokratie genannt wurde. nur, wie gesagt, ne, also das war jetzt, es ist einfach lächerlich zu sagen, dass dieser Mensch uns in die Demokratie geführt hat, quasi ins Paradies, und das ist sein Verdienst und so weiter. Das war einfach ein notwendiger Schritt, denn die Leute, die die Macht hatten damals, schon unter Franco gehabt haben und die auch heute noch die Macht haben, diesen Schritt mussten die einfach tun, um an der Macht zu bleiben. Ja? Und das hat jetzt halt ihn getroffen, diesen Schritt anzuführen, nachdem der Nachfolger, den Franco noch bestimmt hat, den König, nachdem dieser König ihn beauftragt hat, dann die Regierung zu bilden. Und das mit der ganzen Wahl und in 1977 und so, da hat er also dann die Mehrheit bekommen mit seiner damaligen Partei, dieser Suarez mit UDC hießen, UDC oder UCD oder UCD. Sowas hießen die. Ja. Und ein Jahr später, dann 1978, die Konstitution, die Verfassung. Aber genau eben damals durch diese Konstitution wurde die Scheiße, Entschuldigung, wurde eben damals schon festgelegt, was wir heute haben, ja, was wir heute auszubaden haben, weil das hieß damals, diese Konstitution war schon klar, wo die sich drauf eingelassen haben, die verschiedenen Parteien. OTAN bzw. NATO, da müssen wir rein, und Europäische Union. Also alles, was sich abspielt, heute, damals wurden die Grundlagen gelegt. Und außerdem, also hast du ja schon angesprochen, ist eben diese Sache, ja, dieser Pakt von damals, da wurde ausdrücklich vereinbart, dass die Verbrechen des Franco-Regimes nicht untersucht werden. Ja? Also in Deutschland ist man ja sehr stolz drauf, dass wir unsere Nazi-Vergangenheit aufgearbeitet haben und so. Aber sowas ist hier also nicht ansatzweise passiert. Ja? Und das ist auch eben das Erbe von Adolfo Suarez. Ist nicht nur ansatzweise nicht passiert, sondern es steht sogar unter Strafe. Ein Richter, der es gewagt hat, die frankistischen Verbrechen zu untersuchen, der wurde seines Amtes enthoben und angeklagt. Und man hat ihn wirklich mit hohem Spott und Schmutz aus dem spanischen Justizwesen vertrieben. Ich spreche hier vom Richter Baltasar Garzón. Und das ist eigentlich der Beweis dafür, dass die alten Machtstrukturen, der alte Frankismus bzw. der soziale und politische Neofrankismus hier wirklich das Sagen hat. Und dass trotz, weiß ich nicht, 12 oder 16 Jahren sozialistischer Regierungen, dass es niemand geschafft hat, dass es nicht gelungen ist, diese Strukturen wirklich abzuschaffen und sie durch demokratische und durch menschenfreundlichere Strukturen zu ersetzen. Dadurch, dass das so ist, haben wir heute das, was wir haben. Wir haben eine Privatisierung der Justiz, wir haben ein räuberisches, gefräßiges Kastensystem, das die Leute ausplündert und bis aufs Hemd auszieht. Wir haben zynische Diebe und Kleptomanen und Kleptokraten an der Regierung, die sich jeden Tag neue Abgaben erfinden, um die Leute zu schuhriegeln und ihnen auch wirklich noch die letzten Pfennige aus der Tasche zu ziehen. Und dann natürlich auch Menschen zu schlagen, Menschen straffrei von der Polizei zusammenschlagen zu lassen auf der Straße, wenn sie ihr Recht ausüben, zu demonstrieren, sie mit unglaublichen Buß- und Strafgeldern zu überziehen, die in die Hunderttausende gehen, so etwas Absurdes habe ich noch nie gehört, dann Privatisierung des Privatpolizeiapparats. Der Staat soll praktisch von diesen Leuten abgeschafft werden und durch, sagen wir mal, halb legale, halb faschistoide Strukturen ersetzt werden. Die sind dabei, sich diese Welt zu schaffen, nach ihrem Gesicht und Ebenbild. Das sind also alles Sachen, die auf einem, könnte man sagen, rechten Casino-Klo nach einem Saufabend sich ausgedacht wurde. Diese Welt ist in der Mache, und wir haben gesehen auch bei der Demonstration letzte Woche, wie die Polizei Menschen angegriffen hat, wie die Polizei auch einem jungen Mann den Hoden weggeschossen hat mit ihren fürchterlichen Gummikugeln. Wir haben gesehen, wie die Polizei Beweise gefälscht hat auch, in diesem Land hier. Wir sehen also die Beweise, indem man aus der Asservatenkammer irgendwelche mit Nägeln beschlagenen Stöcke geholt hat und hat gesagt, das haben die Demonstranten heute benutzt. Es war Lüge, die eigene Polizei hat diese Lüge entlarvt. Zivilpolizisten haben ganz klar ausgesagt, diese Asservaten wurden gefälscht. Wir könnten eine lange Liste aufzählen von allem, was diese Regierung, dieser Staat im Moment betreibt. Wir gehen vom Hundertsten ins Tausendste. Sagen wir nur, das Erbe dieses Adolfo Suarez, wenn die jetzt kommen und sagen, was für eine tolle Demokratie haben wir jetzt, ist alles Lüge, ist alles Quatsch, ist Blödsinn. Wir haben den Marsch in eine zweite Diktatur. Zu der Demonstration vom 22. März muss ich also zur Ehrenrettung der Demonstranten sagen, dass von deren Seite auch Gewalt ausgeübt wurde, also vom kleinen Teil der Demonstranten, muss man natürlich korrekterweise sagen, gegen die Polizei. Ne? Also nicht nur die Polizei gegen die Demonstranten. Und wie immer weiß man natürlich nicht, wer angefangen hat. Aber die Polizei hat diesmal auch ordentlich was abgekriegt, ja. Und natürlich, wenn man sich dann die, am nächsten Tag in der Presse die Zahlen anguckt, wie viel Verletzte, dann sind es unheimlich viele Polizisten und ganz wenige verletzte Demonstranten. Aber wir wissen ja, wie das ist. Also wenn sich ein Polizist den kleinen Finger da irgendwie verstaucht, geht er ins Krankenhaus und lässt sich krank schreiben. Und dann zählt er als Verletzter von den Demonstranten. Geht natürlich keiner ins Krankenhaus, weil er dann weiß, dann wird er identifiziert. Und so ist das halt, ja. Und zudem, wie die an der Macht sind, ihre Macht absichern, einmal durch Polizei natürlich, und zu den Methoden, die diese Polizei anwendet, die haben also da am nächsten Tag in der Presse dann Fotos veröffentlicht, diese und jene Waffen wurden von den Demonstranten angewendet und dann kam eben raus, dass das nicht gestimmt hat, sondern dass die Fotos, die die Polizei veröffentlicht hat, schon sehr viel älter waren, bei irgendwelchen anderen vor längerer Zeit schon mal irgendwas den Leuten abgenommen wurden an Waffen und das haben sie dann da veröffentlicht. Ja. Aber natürlich, das ist die eine Ebene, die Polizei. Die andere Ebene ist dann die Justiz. Ne? Da, weil du den Fall vorher auch angesprochen hast, da wo vor kurzem hier in Barcelona einer totgeschlagen wurde von einer Gruppe von 7 oder 8 Polizisten von der katalanischen Polizei. Da läuft jetzt der Prozess gegen die und die Richterin, also man hat ja die Bilder dann gesehen, im Fernsehen sogar, Videoaufnahmen, wo eine Gruppe von wild gewordenen Polizisten auf einen Menschen einschlagen, der am Boden liegt, sich schon nicht mehr rührt und immer weiter auf ihn einschlagen, bis er tot ist. Und jetzt stellt sich die Richterin natürlich die Frage, sind die vielleicht nicht zurechnungsfähig? Wie kann sowas passieren? Ne? Oder nehmen die vielleicht Drogen? Dann hat die jetzt die Richterin medizinische Gutachten beantragt, ob bei diesen Polizisten Drogenkonsum vorliegt. Ja, und was Kokain anbelangt, da werden dann Haarproben gemacht, also in den Haaren, in den Haarspitzen kann man dann irgendwie feststellen, ob die Leute Kokain genommen haben. Aber in diesem Fall konnte das nicht gemacht werden, weil einige von diesen Polizisten jetzt inzwischen Totalglatzen haben, ja, also und nicht nur auf dem Kopf keine Haare, sondern auch da eine Ganzkörperenthaarung stattgefunden hat. Ne? Das spricht natürlich dafür, dass diese Leute unter Drogen sind, dass diese Leute Drogen nehmen, ist ja völlig klar. Sie vernichten praktisch Beweise, die sie am eigenen Körper mit sich rumtragen, die ihnen am Körper was wachsen. Was es aber gibt, sind dann Äußerungen dieser Mossus, sagen, wir rauchen nicht, wir nehmen keine Drogen. Nur einer von denen sagt, ja doch, ab und zu mal alkoholische Bierchen, ne? Getränke, ja. Aber nur am Wochenende und kleines Bier, geselligen ja. Zusammensein. Also das heißt, jetzt haben wir ja wieder gerade Wochenende, also heute Abend lieber zu Hause bleiben und nicht auf die Straße gehen, weil der läuft jetzt frei rum heute Abend. Ja, es sieht nicht gut aus, meine Damen und Herren. Diese Demokratie stinkt zum Himmel. Diese sogenannte demokratische Polizei, die sie doch so gerne auf uns loslassen. Das soll jetzt nicht heißen, dass alle Polizisten solche Typen sind. Aber da sind doch ordentlich Schläger drin und Schizotypen, denen es Spaß macht, auf Menschen einzuschlagen und sie zu quälen. Das sieht man auch bei den Demonstrationen, wenn man sich einfach nur die Bilder anschaut von Demos, wie da geschlagen wird. Ja, auf Frauen, auf Kinder sogar, jetzt nicht auf aggressive junge Männer, die sich wehren, sondern wirklich auf Unschuldige, dann kann man nur sagen, haha, tolle Demokratie habt ihr da, die ihr in euren Sonntagsreden feiert, euch da selbst beweihräuchert und bei jeder Demonstration, wo die Menschen um ihre Dignidad, um ihre Würde auf die Straße gehen, die ihr da mit Füßen tretet. Und dann auch noch Beweise fälschen und sagen, hier bitte, diese schmutzigen Waffen habt ihr benutzt. So etwas Dreckiges kennt man eigentlich nur aus schmierigen kleinen Mafia-Filmen. Und das sind die Leute, die uns regieren. Bleiben wir beim Thema Spanien. 2012 hat die Regierung 10 Milliarden Euro in Erziehung und Gesundheitswesen den Menschen weggenommen. Gleichzeitig hat man zur Rettung einer Privatbank 23,5 Milliarden öffentliche Gelder locker gemacht, um diese Leute, die sich jetzt vor die Mikrofone stellen und sagen, die spanische Wirtschaft blüht auf, um diesen Leuten das Geld praktisch in den Rachen zu werfen. Hier sieht man einen Polizisten, der eine junge Frau packt, sie gegen die Wand schmeißt und auf sie einschlägt. In einer Szene, in einer Protestszene, soziale Proteste, in einer Landschaft, wo die sozialen Proteste zunehmen, wird natürlich die Polizeigewalt und die Polizeirepression, die ausgeübt wird, die erstmal, die vergrößert und verstärkt sich und die bleibt natürlich absolut straffrei, wie in jeder vulgären und gemeinen Diktatur. Wie viele Szenen sehen wir, wo diese Polizei straflos machen kann, was sie will mit den Menschen? Wir haben hier Bilder vom 22. März, vom vergangenen Wochenende, der sogenannte Marsch der Dignidad. Wir wollen nicht ihre Schulden bezahlen, wir wollen öffentliches Gesundheitswesen. Es gab viel Würde und es gab harte Auseinandersetzungen mit der Sturmtruppenpolizei dieser Regierung. 2 Millionen Demonstranten. Nach Polizeiangaben 36.000. Wie kann man sich so verzählen? Statt 2 Millionen 36.000 zählen und das dann auch in allen Presseorganen. In El País war wirklich nur die Zahl 36.000. Ja, ja. Dieser El País wird also immer mehr zu einer Zeitung des Regimes. Außerdem, was mir auch aufgefallen ist, in El País gab es keine einzige Erwähnung dieser gefälschten Polizeiunterlagen. Ich weiß nicht, ob du da was gelesen hast diese Woche. Ich habe das in dem Groschenblättchen in den 20 Minuten gelesen. Da war das mit Foto und doch sehr deutlich beschrieben. Nee, ich habe auch den Eindruck, also El País, diese Zeitung, die war ja, weiß ich, wirklich gut, sagen wir mal. Die war ja ein bisschen linksliberal. Ja, aber war nicht die beste, aber von dem, was heute so gibt als gedruckte Presse, ist immer noch nicht extrem rechts, und es gibt auch sehr vernünftige und gute Leute, die da immer noch drin schreiben, aber die Linie, generell die Linie, driftet ganz klar immer weiter nach rechts ab, ja, also ich finde es wirklich schlimm, ja. Ja. Y puede ser que a partir de cierta hora empiecen los antidisturbios aquí a barrernos como perros. Jetzt sieht man hier den Einsatz der Sicherheitskräfte des Regimes, die schlagen auf die Leute ein. Die Kundgebung findet zum Teil noch statt, löst sich auf, während, wie gesagt, die Sturmtruppen schon auf den Platz stürmen und auf Leute einschlagen. Die Leute werfen Knallfrösche, aber die Polizei schießt auch Blendgranaten und, wie gesagt, ihre fürchterlichen Gummigeschosse. Man sieht das hier. Und wie ich vorhin erwähnt habe, ein junger Mann, der liegt immer noch im Krankenhaus in Madrid, dem wurde ein Hoden weggeschossen. Ob man den anderen Hoden retten kann, weiß man nicht. Hier sieht man junge Leute, die Steine werfen und Flaschen, die sich also wehren. Die lassen sich nicht mehr alles gefallen, die ziehen nicht demütig den Hut, sondern die Polizei kriegt da auch was ab. Das heißt, die Schläger in Uniform natürlich. Das sind immer Bilder, da hat sich ein Sturmtruppenwolf selber auf die Schnauze gelegt. Der stolpert über irgendwas und liegt dann richtig schön lang auf dem Asphalt. Das heißt, die Szenen, die wir hier sehen, die sind absolut hart und brutal. Man kennt sie aus jahrzehntelanger Polizeirepression. Überall, wo diese Sturmtruppen losgelassen werden, da gibt's Blut und zertrümmerte Knochen und wenn nicht sogar noch Schlimmeres. Ja, natürlich auch Fußtritte der Polizisten gegen die Demonstranten, und was die Gummigeschosse anbelangt, jetzt haben sie also dem einen Hoden weggeschossen, dann hier in Barcelona der letzte bekannte Fall war, dass sie der Esther Quintana ein Auge ausgeschossen haben. Eines von den vielen Augen, die schon ausgeschossen wurden in den letzten Jahren. In Bilbao haben sie, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, einer ist dann ganz gestorben durch diese Gummigeschosse. Und die dürfen eigentlich deshalb, theoretisch, nicht ihre Gewehre mit den Gummigeschossen direkt auf die Demonstranten schießen, sondern müssen, so lernen sie das angeblich, auf den Boden zielen, dass das da abprallt und dann den Demonstranten trifft. Aber was man hier sieht, das Normale ist, dass die direkt gegen die Demonstranten schießen. Soy Vigas Luna, saludo a los oyentes de Nimasland y Contrabanda FM 91.4 y vivan las gallinas felices. schon seit Tagen. So werd ich mir ein Kalbild jagen. Und bis zum Morgen sitz ich an, damit ich Blattschuss geben kann. Auf dem Lande, auf dem Meer lauert das Verderben. Die Kreatur muss sterben. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 29. März 2014. Willkommen zu unseren vermischten Meldungen und kommentierten Katastrophen im heutigen Niemandsland. Thema Mindestlohn. Gilt der geplante Mindestlohn schon ab 18 oder doch erst von einem höheren Alter ab? Das sollen die Bundesministerien noch einmal prüfen, wenn es über den Gesetzesentwurf zum Mindestlohn zur Abstimmung kommt. So haben es die Parteivorsitzenden Angela Merkel von der CDU, Horst Seehofer von der CSU und Sigmar Gabriel von der SPD in der vorigen Woche beschlossen. Insbesondere Vertreter der Arbeitgeber sowie der Wirtschaft bzw. des Wirtschaftsflügels der Union fordern eine höhere Altersgrenze von mindestens 21 Jahren. Achtung, jetzt kommt die Begründung. Damit junge Menschen nicht verleitet würden, einen 8,50 Euro Job anzunehmen, statt eine schlechter bezahlte Ausbildung zu beginnen. Oh lololololo, machen die Herrschaften aus der Wirtschaft sich aber Sorgen um die jungen Leute, als ob die denen nicht Schnurzpiepe wären. In 21 EU-Mitgliedstaaten gibt es einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn. Nur in drei Staaten liegt die Altersgrenze über 18 Jahren. Arbeitsministerin Andrea Nahles von der SPD erhielt von den drei Parteichefs weitere Aufträge. Sie soll die Zeitungsverleger auffordern, einen Vorschlag für jene Gebiete zu unterbreiten, in denen Probleme mit dem Mindestlohn für Zeitungsboten erwartet werden. Zudem soll sie eine Lösung für Erntehelfer finden. Eine Lösung finden heißt eine Möglichkeit, um da die Löhne weiter niedrig zu halten bzw. zu drücken. Das Jahr 2014 ist ein Gedenkjahr in vielerlei Hinsicht in Deutschland. Zum 100. Mal jährt sich zum Beispiel der Beginn des Ersten Weltkriegs. Vor 75 Jahren brach dann noch der Zweite Weltkrieg aus und vor 25 Jahren fiel die Berliner Mauer. Wie wird die Bundesregierung dieses Gedenkjahr begehen? So wurde Frau Monika Grütters gefragt. Die ist 52 Jahre alt und ist Staatsministerin für Kultur und Medien. Frau Grütters sagt hierzu, die Bundesregierung wird für ein würdiges und angemessenes Gedenken sorgen. In der Verantwortung meines Ressorts wird eine große Ausstellung zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs im Deutschen Historischen Museum in Berlin gezeigt, die die Bundeskanzlerin am 28. Mai eröffnen wird. Zum Jahrestag des Mauerfalls wird am 9. November die neue umfassende Dauerausstellung in der Gedenkstätte Berliner Mauer eingeweiht und im ganzen Land finden von uns geförderte Veranstaltungen zu vielen unterschiedlichen Aspekten dieser Jahrestage statt. In einem Interview mit dem Spiegel wurde die Staatsministerin gefragt, während Länder wie Frankreich und Großbritannien sich seit langem auf das Gedenkjahr 2014 vorbereiten, ist in Deutschland von einer zentralen Planung kaum etwas zu spüren. Wie kommt das? Frau Grütters, im Gegenteil, wir wissen, Gedenken kann man nicht staatlich verordnen. Zum Glück fühlen sich in unserem föderalen Staat viele in der Pflicht. Daher gibt es bundesweit zahlreiche Veranstaltungen und das finde ich auch gut. So nehmen Sie den 25. Jahrestag des Fall der Mauer. Der Protest der Menschen in der DDR hat zum Zusammenbruch des Systems geführt. Zur Erinnerung daran finanziert mein Haus die eindrucksvolle Open-Air-Ausstellung der Robert-Havemann-Gesellschaft über die friedliche Revolution in der DDR. Sie wird künftig in dem ehemaligen Stasi-Gelände zu sehen sein. Hören wir mal, was die aktuellen Tagesmeldungen auf der ARD in 100 Sekunden heute sind. In 100 Sekunden. Gespräch über Ukraine-Konflikt. US-Präsident Obama und Russlands Präsident Putin haben telefonisch über eine diplomatische Lösung beraten. Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, forderte Obama Putin auf, russische Truppen von der Grenze zur Ukraine abzuziehen. Beide vereinbarten zudem ein baldiges Treffen ihrer Außenminister. Tote bei Protesten in Ägypten. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in Kairo sind mindestens 4 Menschen getötet worden. Die Proteste der Muslimbrüder richteten sich unter anderem gegen die Präsidentschaftskandidatur von Ex-Armeechef al-Sisi. Unter seiner Führung war die Regierung Morsi im Juli gestürzt worden. Schwierige Bergungsarbeiten. 7 Tage nach dem Erdrutsch im US-Bundesstaat Washington schwindet die Hoffnung, weitere Überlebende zu finden. Regenfälle erschweren die Suche. 26 Leichen wurden bislang geborgen, noch immer werden 90 Menschen vermisst. Homo-Ehen in England und Wales erlaubt. Seit Mitternacht können homosexuelle Paare dort offiziell heiraten. Die ersten taten es gleich in ausgewählten Standesämtern. Premierminister Cameron sprach von einem wichtigen Moment für das Land. Fußball-Bundesliga, 28. Spieltag. Im Freitagsspiel besiegte Schalke gewonnen. Der BSC mit 2:0. Die Tore erzielten Obasi und Huntelaar. In der Tabelle zieht Schalke damit an Dortmund vorbei und belegt zumindest vorübergehend Platz 2. Das Wetter. Heute scheint fast überall die Sonne. Nur von der Oder bis nach Schleswig-Holstein ist es zum Teil noch wolkig. Höchsttemperaturen 9 bis 22 Grad. Bei euch in Stuttgart unten 22 Grad, Werner. Da ist ja richtig Sommer heute. Wer hätte das gedacht? Da unten. Wo du gerade sagst, Stuttgart unten, habe ich gedacht, du sprichst immer noch über Fußball und die Bundesliga. Da ist ja Stuttgart ganz weit unten. Ne? Weitere Meldungen. Kommen wir zum Thema Bespitzelung, Überwachung, Beschnüffelung, Lauschen. 12 aus 37 Millionen. Wer es nicht glauben will, der ganz, ganz offiziell nachlesen. Es ist wirklich so, wir werden bespitzelt bis in die Haarspitzen hinein. Das Bundesverwaltungsgericht wird im Mai einen ungewöhnlichen Fall verhandeln. Die Klage eines Bürgers gegen den Bundesnachrichtendienst BND. Der Berliner Anwalt Nico Herting geht gegen eine Durchleuchtung von E-Mails durch den Geheimdienst im Jahr 2010 vor. Das ist rausgekommen. Das parlamentarische Kontrollgremium hatte in seinem Jahresbericht bekannt gegeben, das haben die sogar offiziell bekannt gegeben, dass der Bundesnachrichtendienst in rund 37 Millionen E-Mails von und nach Deutschland, also auch deine und meine, Hinweise auf terroristische Aktivitäten oder schwere Straftaten gesucht habe. Die schnüffeln also bei uns rein, aber nur in 12 Fällen auf nachrichtendienstlich relevantes Material gestoßen sei. Herting will, dass die Bundesrichter die Aktion für exzessiv und damit rechtswidrig befinden, schon weil die Mails nach zu schwammigen Stichworten wie Bombe Atom gefiltert worden seien. Ja, wonach sollen die auch sonst filtern? Da die 37 Millionen geprüften E-Mails nur die engere Auswahl der Suchaktion gewesen seien, argumentiert Herting in seinem Schriftsatz, dürfte die tatsächliche Zahl der geprüften Nachrichten um ein Vielfaches höher sein. Also, 37 Millionen ist noch ein kleiner Klacks. Deshalb müsse er ernsthaft mit der Möglichkeit rechnen, dass auch seine vertrauliche Anwaltspost geprüft worden sei. Da kannst du aber Gift drauf nehmen, Herr Anwalt, dass deine Post geprüft wurde vom Geheimdienst. Wenn uns das jemand 1989, als die Mauer aufging und das Gestöhne über die Stasi so groß war, wie haben die uns bespitzelt und beschnüffelt, dieses Gejammer. Heute haben wir es hier nicht 1000, nicht 100.000, wir haben es Millionen oder Milliardenfach schlimmer und, naja, ist ja eine Demokratie, macht ja nichts. Zumindest denken viele Leute so. Dank Adolfo, Adolfo Suarez, ne? Also dieser Typ, der hat ja... der lässt sich nicht in Ruhe heute. Nee, also es ist wirklich erstaunlich, es ist unglaublich, wie die uns jetzt da den Kopf voll scheißen mit dieser Propaganda, ja, mit... das ist wie so ein Ding, das jetzt aufgebauscht wird, ja. Und also wer sich nicht nur die Mächtigen dieser Gesellschaft und die ganz Rechten und die Oligarchie und die Aristokratie auch, darf man nicht vergessen, ja, seine guten Beziehungen zum Königshaus, ist ja auch die Kirche auch, ja, die freuen sich natürlich auch jetzt über den Zustand, der damals festgelegt wurde. Und er selber war ja auch beim Opus Dei. Adolfo Suarez kommt aus so einer Familie eben und also wie du vorher auch schon gesagt hast, ne, Bewunderer von José Antonio, Primo de Rivera und so. Und da geht's jetzt eben lang, auf diesem Weg sind wir, ja, und was gestern oder vorgestern war, was wieder ein Beweis dafür ist, wohin es geht, irgendwie so ein lokaler Arbeitgeberpräsident aus Leon, ne, stellt sich doch hin und sagt dann bei einer Pressekonferenz zu diesem Thema Abfindung, wenn Arbeiter entlassen werden, dann geht's ja drum, wie viele Tage pro gearbeiteten Jahr sollen die kriegen. 45 Tage, 33 Tage, 20 Tage wird immer weiter runtergehandelt. Stellt er sich doch hin und sagt, ja, warum sollen eigentlich die Beschäftigten und die Arbeiter nicht die Firma entschädigen? Die haben ihnen ja jahrelang Lohn gezahlt und ihnen Arbeit gegeben. Ja? Stellt sich einer hin und erzählt es ernsthaft und das ist, was stattfindet. In Spanien ist das, was damals festgeschrieben und festgelegt wurde, dass auf diesem Weg befinden wir uns. Ne? Wie Franco gesagt hätte oder wie man damals gesagt hat, España, una grande, libre. Ne? Auf Deutsch, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Und es gibt ja auch Leute, die Familie gut kennen, aus der Adolfo Suarez kommt. Und das ist, die sagen, es ist kein Zufall, dass der Kleine dann Adolfo genannt wurde. Thema Außenpolitik. Angela Merkel wird in Berlin jetzt mit dem Spitznamen die mit dem Bären tanzt genannt. In neuer Schärfe hat die Kanzlerin Russland mit Wirtschaftssanktionen gedroht. Doch was Wladimir Putin als nächstes vorhat, das weiß auch sie nicht. Die Pläne, die es in Berlin und Brüssel für die wankende Ukraine gibt, sind vor allem eins, sagt der Spiegel, teuer. Wir wissen ja, was da passiert ist. Was aber die Leute wirklich denken, das sollte unseren Politikern sehr peinlich sein. Nämlich, nach einer Umfrage des Spiegel zur Krim-Krise wurden die Menschen befragt in Deutschland. Russlands Präsident Putin betrachtet die Ukraine und besonders die Krim als Teil der russischen Einflusszone. Wie viel Verständnis haben Sie dafür? Achtung, festhalten, viel Verständnis 15%, etwas Verständnis 40%, also 45% haben da Verständnis für. Eher keins, 19%, und gar keins, 23%. 54% meinen, die Europäische Union und die USA sollen den Anschluss der Krim an Russland akzeptieren. Nur 38% sind dagegen. Eine weitere Frage, die dem Publikum gestellt wurde. Russlands Vorgehen gegen die Ukraine und auf der Krim wird in der EU und in den USA heftig kritisiert. Es wurden bereits Sanktionen beschlossen. Halten Sie die Reaktion des Westens für angemessen oder eher für übertrieben? 34% halten die für übertrieben, 60% für angemessen. Erspart Herrn Zimmermann. Ja, also Merkels Kurs ist nicht umstritten. Sanktionen gegen Russland, auch in der Union selbst. Von der SPD gar nicht erst zu sprechen. Wenn wir Wirtschaftssanktionen verhängen, sie am Ende aber vor allem uns treffen, ist niemandem damit gedient. So warnt CDU-Vizechef Armin Laschet. Auch die deutsche Wirtschaft hält Sanktionen natürlich für den falschen Weg. Deren Kosten lassen sich kaum kalkulieren und was es die Europäische Union kosten könnte, die Ukraine wirtschaftlich und finanziell über Wasser zu halten, weiß derzeit auch niemand. Allein um eine absehbare Zahlungsunfähigkeit der Kiewer Regierung zu vermeiden, braucht es weit mehr als 1 Milliarde Euro. Was die im Moment schon machen, ist, die verschulden natürlich die Ukraine bis in die nächsten 5 Generationen, um sie dann auch über die Würgeschrauben der Schuldenmechanismen zu kontrollieren und auch stets in das Land hineinregieren zu können. Und dann sind aber noch die Wähler. Merkel weiß, dass die Deutschen das Risiko nicht lieben. Egal, ob es um die Reform der sozialen Sicherungssysteme geht oder gar um eine Auseinandersetzung mit Russland. Ihren großen Wahlsieg im vergangenen Jahr verdankt Merkel vor allem den Versprechen, Unangenehmes von den Menschen fernzuhalten. Das ist mir auch aufgefallen, als ich in Deutschland war. Die meisten Leute haben gesagt, die können machen, aber die sollen uns in Ruhe lassen. Und das ist eigentlich im Moment in Deutschland die große, sagen wir mal, Einstellung. Das ist der Zeitgeist. Solange die uns in Ruhe lassen, haben wir sie gewählt. Das erwarten Sie jetzt also auch in der Ukraine-Krise. Sie erwarten Sicherheit, Stabilität und dass Sie in Ruhe gelassen werden. Bisher halten, also wie gesagt, nach einer neuen Umfrage von TNS Forschung, 60% der Befragten die Reaktionen des Westens in der Krise für angemessen. Frühere Umfragen zeigen, dass mehr als 2/3 der deutschen Wirtschaftssanktionen die nächste Eskalationsstufe ablehnen. Und mehr als die Hälfte der Deutschen, immerhin 55%, wie gesagt, haben Verständnis dafür, dass Putin die Ukraine als russische Einflusszone bezeichnet. Wie ernst die Bundesregierung die Krise in der Ukraine sieht, zeigt, dass sich nun auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu Wort meldet. Zwar hat der Westen ein militärisches Vorgehen ausdrücklich ausgeschlossen. Was sollen sie auch machen? Sollen sie Moskau bombardieren? Es wird aber erwogen, die Truppenpräsenz in den baltischen Staaten an der Grenze zu Russland zu verstärken. Jetzt ist es für die Bündnispartner an den Außengrenzen wichtig, dass die NATO Präsenz zeigt. Das sagt Kanonen-Ulla. Die aktuelle Lage spiegelt klar, dass die NATO nicht nur ein militärisches, sondern auch ein politisches Bündnis ist und so weiter, bla bla bla. Kanonen-Ulla will da also Truppen hinschicken. Was sie da allerdings machen sollen? Sollen die da Leute durchsuchen? Sollen die Russen verprügeln? Warum schickt man Truppen in die baltischen Staaten? Was soll das? Ja, mit Moskau bombardieren oder nochmal Stalingrad oder Leningrad einschließen und so. Das ist ja nicht zu erwarten in nächster Zukunft mindestens. Aber wenn man da schon eher bremsen müsste, ist diese Timoschenko da. Die hat doch tatsächlich vor ein paar Tagen gesagt, sie hätte Lust, dem Putin mit einer Pistole in den Kopf zu schießen und die Russen müsste man bombardieren. Ja. Wirklich so, ja. Quietschfidel, ja, ja. Das Mädchen, ne? Und will jetzt kandidieren für die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine. Ja. Und auch diese rechtsfaschistische Svoboda-Partei ist natürlich ein ernstzunehmender Ansprechpartner für den Westen. So formulieren die das. Das sind Nazis, genau wie die ukrainischen Faschisten, die mit den deutschen Truppen damals Jagd auf Juden gemacht haben in der Ukraine, hat man da jetzt wieder einen ernstzunehmenden Ansprechpartner, diese Svoboda-Partei. Und es ist wirklich eine Schande, wenn Berlin nichts anderes einfällt, als sich mit diesem Gesindel abzugeben. Dann kann man nur sagen, wir wünschen euch viel Unglück. Wir wünschen euch ein zweites Stalingrad. Weitere Themen. Türkei. Erdogan lässt YouTube endlich sperren. Nach Twitter jetzt auch YouTube. Türkische Regierung reagiert mit Blockade auf die Veröffentlichung von belastendem Audiomaterial, das die korrupte Familie Erdogan entlarvt. Das haben sie nicht gerne, wenn man weiß, wenn sie über ihre geklauten Millionen sprechen. Sein Söhnchen hat da einige Säcke voll Millionen in der Wohnung und Papa Erdogan rät ihm doch, das Geld in irgendein Steuerparadies zu schaffen. Facebook plant Drohneneinsatz, aber Achtung, nicht etwa um Menschen zu bombardieren, sondern Facebook weiß, Zuckerberg weiß, 5 Milliarden Menschen haben keinen oder nur eingeschränkten Zugang zum Internet. Facebook will das mit Hilfe von Drohnen ändern und damit die eigene Marktposition sichern. Das heißt, Facebook will Drohnen Tag und Nacht durch die Luft schwirren lassen mit irgendwelchen WLAN-Verbindungen, damit die Leute sich dann über die Drohnen ins Internet einloggen können. Thema Atomkraft. AKW Grafenrheinfeld geht vom Netz. Das bayerische Atomkraftwerk Grafenrheinfeld wird bereits im Frühjahr 2015 abgeschaltet, 7 Monate vor dem eigentlichen Aus. Der Betrieb ist offenbar nicht mehr rentabel. Thema Staatsbürgerschaft. Regierung will selektive Optionspflicht. Das heißt, Union und SPD wollen die doppelte Staatsbürgerschaft unter bestimmten Bedingungen zulassen. Opposition und Interessensverbände kritisieren die bürokratischen Hürden. Dann gibt es die sogenannten smarten Ampeln. Smarte Ampeln. Smart heißt schlau. Pilotprojekt in London von der intelligenten Ampelsteuerung sollen auch Fußgänger profitieren. Bei Datenschützern stößt die neue Technik allerdings auf Kritik. Datenschützer heißt, du wirst gefilmt an der Ampel und wenn da mehr als 20 Leute stehen und nur ein Auto, dann wird die Ampel automatisch für die Fußgänger auf grün geschaltet. Wenn 30 Autos kommen und nur 10 Fußgänger da sind, bleibt die Ampel für die Fußgänger eine ganze Weile rot. Thema Menschenrechte. Alarmieren viele Hinrichtungen. Die Todesstrafe ist zwar weltweit auf dem Rückzug, berichtet Amnesty International. 2 Staaten, Iran und Irak, sind aber für einen Anstieg der Hinrichtungen verantwortlich. Thema Gentechnik. Supermärkte ziehen sich aus der Verantwortung. Nur Rewe und Tegut garantieren Eier und Hähnchen ohne Gentechnik. Das ergab eine Greenpeace-Befragung von Handelsketten. Das Thema, das im Moment in Deutschland sehr heftig diskutiert wird, schlechte Chancen mit türkischem Namen. Eine neue Studie belegt die Benachteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen. Wenn da also eine Akte kommt und jemand heißt Ali Mützlü und der andere heißt Horst Müller, was glaubst du, wer da die Lehrstelle kriegt? Die Frau nicht. Die Frau nicht. Naturschutz. Bunte Wiesen statt Maiswüsten. Die industrialisierte Landwirtschaft gefährdet den Artenschutz. Zu diesem Schluss kommt der Bericht zur Lage der Natur in Deutschland. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks will die Vermeisung der Landschaft beenden. Vermeisung der Landschaft heißt, Nicht etwa die Landschaft hat eine Meise, sondern die wird mit Maisfeldern bis zum Horizont bepflanzt und dann sieht man nichts anderes als diese gelben Maiskolben, die schaukeln da im Wind. Diese Vermeisung soll also beendet werden. Dann eine gute Nachricht hier zum Thema Dienstwagen. Politiker tendieren zu sparsameren Autos. Die Deutsche Umwelthilfe, DUH, befragte zum 8. Mal das politische Spitzenpersonal zu ihrem Dienstwagen. Der Trend geht zum umweltschonenden Fahrzeug, heißt es da. Da freuen wir uns. Noch einmal Thema Luftverschmutzung. Weltweit 7 Millionen Tote pro Jahr. Das ist kein Pappenstiel. Luftverschmutzung ist das größte Gesundheitsrisiko infolge von Umweltverschmutzung. Das ergab eine neue Analyse der Weltgesundheitsorganisation WHO. Dann etwas Wichtiges, meine Damen und Herren, die Sommerzeit. Umstellung spart keine Energie ein, heißt es da. Aber heute Nacht um 2 Uhr wird die Uhr auf 3 Uhr gestellt. Das ist die Sommerzeit. Die sommerliche Zeitumstellung spart keine Energie. Eine Änderung kommt für die Regierung aber nur in Frage, wenn die ganze EU mitzieht. Die bayerische Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner will sich dafür einsetzen. Dann gibt es in Alaska einen traurigen Jahrestag zu begehen. Das sind die 25 Jahre nach der Ölpest. Am 24. März 1989 lief vor der Küste Südalaskas der Tanker Exxon Valdez auf Grund. Der Unfall verursachte eine Umweltkatastrophe ungeahnten Ausmaßes. Aktivisten erinnern heute mit einer Protestaktion an das Unglück. Werfen wir einen Blick auf die Internetseite. Erstmal das Spiegel. Da haben wir Putin und Obama sprechen über noch mehr Gespräche. Sprechen über noch mehr Gespräche. Das ist die Schlagzeile. Klingt paradox. Sie sprechen über noch mehr Gespräche. Diplomatie per Telefon. Wladimir Putin und Barack Obama wegen der Ukraine-Krise haben sich angerufen. Der Kreml-Chef und der US-Präsident kamen zwar nicht zu einem Ergebnis, aber immerhin soll es weitere Gespräche geben. Blablabla. Toll. Dann gibt es in Deutschland eine Panikdebatte um das Russlandgas. Aber Frau Hendricks und Frau Aigner warnen vor Panikmache. Die Russlandkrise heizt Sorgen vor einem Erdgasengpass an. Umweltministerin Hendricks warnt vor Panikmache. Auch Bayerns Energieministerin Frau Aigner sieht keine akute Gefahr. Zugleich warnen sie, Deutschland muss sich für die Zeit wappnen. Wahrscheinlich werden dann wieder irgendwelche Zechen aktiviert, Dortmund zum Beispiel, irgendwelche Flöze und Kohlenbergwerke. Ein Skandal in Frankreich, Ministerin entschuldigt sich für Ekelkritik am Élysée. Die französische Ministerin Nicole Briek hat ihre Lästerei über das widerliche Essen im Élysée-Palast zurückgenommen. Sie rief den Chefkoch des Präsidentensitzes persönlich an. Auch Staatschef Hollande soll das vollste Vertrauen in die Küche übermitteln. Ja, die Franzosen haben natürlich Probleme. Was bei uns vielleicht, was in Deutschland das Erdgas ist, ist in Frankreich das Essen. Die französische Küche, die lässt sich da nicht reinreden. Ja, ja, die... Ha? Das ist doch das Wichtigste, gedacht, gut essen in Frankreich. Ich habe immer gedacht, die leben dort wie Gott in Frankreich. Ja. Aber wenn du ja die Le Pen da anguckst und was sich sonst noch abspielt in Frankreich, da kann da wirklich der Appetit vergehen. Ja. Ja. Und jetzt dauert es ja noch, wie lange noch? Ein paar Wochen? 6, 7 Wochen oder so bis zu diesen Europawahlen. Und Deutschland ist ja jetzt auch aufgesprungen auf dieses Pferd da, ja, Ausländerfeindlichkeit und die Angst vor den Sozialschmarotzern, die wie Heuschrecken über uns herfallen, ja. Also Frankreich, da läuft es ja schon länger mit ihren Abschiebeaktionen da von beiden Parteien. Ja, ist ja egal, wer, ob da Hollande oder Sarkozy dran ist, machen sie das Gleiche in diese Richtung. Dann die Schweiz mit ihrem Referendum da, ja, wo sie Angst haben vor Überfremdung. Belgien, die haben inzwischen schon eigentlich gesetzeswidrig schon 5.000 Europäer abgeschoben aus Belgien, weil die keine Arbeit haben und dann unserem Sozialsystem zu Last fallen. Ja. und in England sowieso, ja, und in Deutschland jetzt eben auch. Unsere neue große Koalition will jetzt einführen, dass also Leute auch von der Europäischen Union, aus Spanien, aus Griechenland oder Rumänen und Bulgaren ja sowieso, dass die abgeschoben werden können, wenn sie keine Arbeit haben, beziehungsweise wenn sie Arbeit verlieren und es dann also ihnen gekündigt wird, und wenn sie es dann innerhalb von einer gewissen Frist nicht schaffen, eine neue Arbeit zu finden, dann sollen sie also auch ausgewiesen werden können. Das macht unsere demokratische große Koalition her. Libre 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Noch eine Nachricht, die müssen wir unbedingt bringen. Thebaerts van Elst, wer erinnert sich noch? Das ist der, der mit Edelsteinen um sich wirft. Der gibt sich im Moment bußfertig. Ich habe Fehler gemacht, sagt der diebische Gottesmann. Nach einer Audienz beim Papst äußert sich der geschasste Limburger Bischof selbstkritisch. Thebaerts van Elst hofft auf einen Neubeginn. Wir hoffen das nicht. Wir hoffen, dass er ordentlich bestraft wird, dass er vielleicht sogar in ein geheimes Vatikangefängnis überführt wird und wird da nach den Gesetzen der Heiligen Inquisition vielleicht auch ein bisschen mit den traditionellen Methoden der katholischen Kirche vertraut gemacht, die sich in den vergangenen Jahrhunderten so bewährt haben. ...91.4 FM, Kontrabanda, Niemandsland. Der Uhrzeiger rückt langsam auf die 12-Uhr-Marke vor. Es ist ein leicht angegrauter Samstagvormittag hier im Zentrum von Barcelona. Berufe hätten, was wäre die Katze da drüben? Würde sie als Lebenskünstlerin eine ruhige Kugel schieben? Oder wäre sie Außenministerin? Könnte sie lesen und schreiben und auf Chinesisch sagen, wie geil sich im Ausland rumzutreiben? Wenn die Tiere Berufe hätten, würde alles nur noch schlimmer, denn dann könnten sich die Tiere nicht mehr um uns Menschen kümmern. wenn die Tiere Berufe hätten. Was wäre die Kuh da hinten? Würde sie sich als Bäuerin auf einem Bauernhof schinden? Oder wäre sie Professorin, Spezialistin für Beamtenrecht? Und die Bullen würden sich fragen, ist das Euter echt? Wenn die Tiere Berufe hätten, würde alles nur noch schlimmer, denn dann könnten sich die Tiere nicht mehr um uns Menschen kümmern. Wenn die Tiere Berufe hätten, was wären die Krähen da oben? Wären sie tüchtige Lehrer, würden sie die Schüler loben? Oder wären das alles Geistliche von gewinnendem Naturell? Weltoffen und katholisch und homosexuell. Wenn die Tiere Berufe hätten, was wäre das Rotkehlchen dort? Wäre es ein Leiharbeiter und müsste schon bald wieder fort? Oder wäre es Fußballspieler und müsste immer weinen, weil super, super Techniker, aber leider zu dünne Beine? Wenn die Tiere Berufe hätten, würde alles nur noch schlimmer, denn dann könnten sich die Tiere nicht mehr um uns Menschen kümmern. Höchstens nach Feierabend oder im Urlaub hätten sie Zeit, aber dann würden sie sagen, wir sind müde, wir sind so müde, tut uns leid. Dankeschön. Ja, das war mal wieder Fanny van Dannen, den hatten wir jetzt mal ein paar Wochen nicht, mit seinen drolligen Balladen, wenn die Tiere Berufe hätten, von seinem Album Fischsuppe. Im Gedenken an 100 Jahre Erster Weltkrieg spielt eine Waffe eine große Rolle in diesen Tagen, das Maschinengewehr. In der Taz von heute gibt es einen Artikel. Forscher über Maschinengewehre. Das erste MG im Deutschen Reich wurde zur Chiffre für etwas Serielles, das nichts Besonderes hat. Lenin sah darin ein Modell für die Planwirtschaft. Die Taz hat ein Interview mit Herrn Bertz geführt. Herr Bertz, was ist ein 0815? Peter Bertz, ein deutsches Maschinengewehr, -15, bezeichnet das Modell von 1915. Die deutschen MGs waren zu schwer für die Westfront. Deshalb wurde diese etwas leichtere Version gebaut. Erfunden hat das G08 ein US-Amerikaner, ein gewisser Hiram Maxim. Stimmt es, dass das 08MG in 15 Sekunden einen dicken Baum fällen konnte? Maxim war ein sehr verantwortungsbewusster, typischer US-amerikanischer Ingenieur. Bei Werbevorführungen hat er mit dem MG einen Baum fällen lassen. Allerdings hatte er damit nicht immer Erfolg. Der chinesische Botschafter sagt nach der Demonstration, "This gun fires altogether too fast for China." Um Österreich-Ungarn für sein Produkt zu erwärmen, hat Maxim mit dem MG in ein sargartiges Gebilde die Initialen von Kaiser Franz Josef geschossen. Er hatte Sinn für Theatralisches. Peter Bertz ist Kultur- und Medienwissenschaftler. Er hat die Studie 0815, ein Standard des 20. Jahrhunderts, verfasst, die schon 2002 im Fink Verlag erschienen ist. Das ganze Interview mit diesem Autoren könnt ihr und können Sie, meine Damen und Herren, heute auf der Homepage der Taz im Internet lesen. Im Spiegel gibt es diese Woche einen großen Artikel zum Thema Medien und dann ganz speziell zum Thema Serien in deutschen Fernsehanstalten. Da heißt es, schön war die Zeit, Uwe Barschel, das Gladbecker Geiseldrama und immer wieder Hitler. Die Sender verfilmen so viel Zeitgeschichte wie noch nie. Manchmal sind sie dabei schneller als die Wirklichkeit. Vor allem die ARD, aber auch das ZDF pflegt intensiv die Erinnerungskultur. Zunehmend entdecken nun die Privaten wieder ihre Lust daran, die Historie zu verfilmen. Biografien deutscher Legenden werden zum TV-Event. Für ältere Zuschauer sind die Filme Déjà-vu, für die Jungen ein Abendkurs in deutscher Geschichte, auch wenn diese verkürzt oder, sagen wir mal, ein bisschen manipuliert wird. Gerade breiten Sender und Produzenten sich auf den 70. Jahrestag des Kriegsendes 2015 vor. Wie immer, wenn Jubiläen anstehen, laufen die Gedenkmaschinen auf Hochtouren. Am heißesten rotieren sie mal wieder in Deutschlands größter TV-Historienfabrik, der UFA in Potsdam-Babelsberg. Die hat einen Dreiteiler über die Stunde Null in Arbeit, einen Film über deutsche Kriegsgefangene in den USA und den Dreiteiler Kudamm 56, der im Wirtschaftswunder Berlin spielt. Danach beginnt das Unheil von vorn mit einer Uferserie über Hitlers Aufstieg, die RTL 2016 ausstrahlen will. Seinen Hitler sucht Produzent Nico Hoffmann allerdings noch. Noch kein Schauspieler gefunden, der den Hitler machen soll. Vielleicht wird es Ulrich Tukur. Der hat ja so schön den Rommel gespielt letztes Jahr. Und einen weiteren für seinen ZDF-Film über die Propagandaregisseurin Leni Riefenstahl. Da gibt es allerdings schon eine Schauspielerin. Maria Furt-Wengler soll da die Hauptrolle machen. Manche Historien eben erweisen sich als Schmonzette mit Bombenhagel, urteilt der Spiegel. Andere, wie der ZDF-Dreiteiler Unsere Mütter, Unsere Väter im vorigen Jahr, reißen tatsächlich noch einmal deutsche Wunden auf. Was hat Opa im Krieg getan? Wie hätte ich mich verhalten, ist dann die große Frage der Zuschauer, der Jüngeren zumindest. Ein Menschenleben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind die Deutschen hungrig auf Zeitgeschichte. Wir haben nun endlich die Möglichkeit und das Selbstvertrauen, unsere Geschichte etwas freier und unverkrampfter zu betrachten. Das sagt der Schauspieler Ulrich Tukur. Das Praktische an Tukur ist, dass man ihn in jede Epoche der jüngeren deutschen Geschichte verpflanzen kann und er macht immer eine passable Figur. Mit oder auch ohne Uniform. In seiner Karriere als Historiendarsteller war der 56-Jährige schon Dietrich Bonhoeffer, Andreas Bader, Erwin Rommel, Herbert Wehner und Helmut Schmidt. Tukur, so sagt der Spiegel, ist das Gesicht Deutschlands, das Gute und auch das Böse. Im April wird er für die ARD als Tierfilmer Bernhard Jimek vor der Kamera stehen und im Frankfurter Zoo und in Südafrika. Wer erinnert sich nicht noch an Bernhard Grzimek, ausgesprochen Jimek? Ich weiß nicht, ob du dich als Kind noch erinnerst an die Tiersendungen im deutschen Fernsehen. Das war lustig, der hat Tierleben. Ja, Jimek hatte dann immer irgendein Tier auf seinem Schreibtisch sitzen, ein Opossum oder irgendwas, und dann hat er seine Reportage selber vorgestellt und zwischendurch wurde das Opossum dann gestreichelt oder mal in die Kamera gehalten oder manchmal war es auch ein kleiner Vogel oder eine Schlange oder ein kleiner Affe. Das war natürlich für Kinder dann immer die Sensation. Ich habe hier noch ein Foto von ihm, Bernhard Jimek. Der hat da genau so eine Art Wiesel auf der Schulter sitzen. Gut, hinter massenhaft verfilmter Zeitgeschichte vermutet Tukur eine Angst der Fernsehmacher, sich mit einer modernen Welt auseinanderzusetzen, die den Menschen gläsern und beliebig macht. Dagegen sei der Blick in scheinbar abgeschlossene, analoge Vergangenheiten wohltuend. Schön war die Zeit, bisweilen auch schön schaurig. Doch längst wird nicht nur das deutsche Geschichtsbuch verfilmt, sondern bereits die Tageszeitung, so der Spiegel. Tuko etwa ist im Herbst in einem ARD-Film als Rektor der Odenwaldschule zu sehen, der über viele Jahre seine Schüler missbrauchte, was 2010 in seinem ganzen Ausmaß öffentlich wurde. Ist also erstaunlich, dass eine Gesellschaft alles und jeden Winkel und jede Ritze seines Geschehens auch schon in Fernsehfilme und in Serien gießt. In den USA ist das ja, sagen wir mal, Tagesgeschäft und Tagesbrot, aber diese Mode kommt jetzt auch hier nach Europa und nach Deutschland. Dazu gibt es zwei Aspekte. Vielleicht ist es gut, dass das Land seine eigene Geschichte noch einmal betrachtet, auch kritisch sich damit auseinandersetzt. Andererseits sind solche Art von Auseinandersetzungen natürlich immer mit dem Quotenpublikum und dem Unterhaltungseffekt verbunden. Das heißt, das Publikum soll auch attraktiv dazu angezogen werden, diese Sendungen zu sehen. Und dann macht man natürlich Kompromisse an den kommerziellen Zeitgeschmack. Ich habe die Rommel Verfilmung gesehen. Die ist wirklich toll gemacht. Also da kann man sagen, das ist toller Schulfunk. Da wird doch ein guter Kerl, Rommel, gezeigt, der immer weiter erstaunt ist über die Fies und Gemeinheiten der Nazis, sich dann so halbherzig dem Widerstand von Stauffenberg anschließt und zum Schluss, wie gesagt, und das weiß man, das Unheil nimmt seinen Lauf und zum Schluss ist es dann leider so, dass er mit den Verschwörern des Attentats auf Hitler fällt. Und das ist die Serie. Ulrich Tuko spielt den wirklich toll. Also man glaubt ihm das. Ulrich Tuko ist ein Schauspieler, einer der Großen, denen man eben alles glaubt, was er auf der Leinwand bzw. auf der Bühne so veranstaltet. Weil er die soldatische Ehre ja verkörpert hat als Soldat, als Wehrmachtsgeneral und Feldmarschall, haben sie ihm doch nahegelegt, sich selber zu erschießen. Ne? Dann hat er die Pistole genommen und sich einen Kopf in die Kugel gejagt oder eine Kugel in den Kopf gejagt. Aber sieht man dann schon, dass er, wie er drauf war. Ja? Also so ein guter Mensch war er auch nicht. Dann hätte er ja statt sich zu erschießen wenigstens noch ein paar von den anderen erschießen können vorher. Es ging natürlich auch darum, dass wenn er das nicht getan hätte, wäre seine ganze Familie ausgerottet worden. Das wusste man, wenn er sich selber nicht erschossen hätte. Das heißt, das war der Weg, der ihm blieb und das war auch der Propagandaeffekt. Das Regime hat dann eben ihm den Heldentod praktisch nahegelegt. Er ist ihnen gestorben und das wurde noch propagandistisch ausgeschlachtet. Wenn Rommel an der Westfront steht, kann Deutschland ruhig schlafen. Die schon beim Versuch der Landung vernichtet werden. Ja, der Wüstenfuchs. Das ist lange her, das war einmal. Sie wollen Hitler ein Ultimatum stellen? Ich werde ihm eine letzte Chance geben. Wenn er keine Konsequenzen zieht, werde ich handeln. Rommel, der Film und die Dokumentation. Am Samstag im Ersten. Sie werden beschuldigt, am Attentat auf den Führer beteiligt gewesen zu sein. Was? Jo, das ist also der Stoff, der im Moment im deutschen Fernsehen so schön behandelt wird. Und mir hat der Film gut gefallen, trotz allen Bedenken und allem Vorbehalt. Der Film vermittelt doch etwas aus dem Gefüge der Macht, was sich in diesem Machtgefüge abgespielt hat, schon zu Ende der Schlechterei des Zweiten Weltkriegs. Dann gibt es in meinem, zum Schluss auch der heutigen Sendung, in meinem Brockhaus Geschichtskalender ein Blatt, da sieht man ein Foto, da sieht man eine Gruppe von Herren. Das sind die Herren Heinrich Himmler, der Bauleiter Max Faust, dann ein gewisser Rudolf Höss und diese Herren sind Reichssicherheitsminister, verantwortlich für den Holocaust, dann der Bauleiter des KZ Auschwitz und der KZ-Kommandant des KZ Auschwitz auf der Baustelle der IG Farben beim KZ Auschwitz im Juli 1942. Da stolzieren die Herrenmenschen in ihren scharf geschnittenen Uniformen im zackigen Schritt über die Baustelle, haben vielleicht unterwegs noch ein paar Juden abgeknallt, und das heißt Frühjahr 1940, Einrichtung des KZ Auschwitz. Dazu ein paar Daten und Fakten. Es war natürlich, wie man weiß, die Hölle auf Erden. Auschwitz war das größte nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager. Mindestens 1,1 Millionen Menschen wurden in dem Konzentrationslager 60 Kilometer westlich von Krakau ermordet. Die allermeisten davon waren Juden. Die Stätte, die zum Symbol des Terrors und Völkermords während des Zweiten Weltkriegs wurde, war zunächst als Durchgangslager für etwa 10.000 polnische Gefangene gedacht, die von dort als Arbeitssklaven Richtung Westen gebracht werden sollten. Das Lager entwickelte sich dann jedoch zum Zentrum der Judenvernichtung. Inspekteure der Sicherheitspolizei im Wehrkreis Schlesien hatten im Dezember 1939 ehemalige polnische Kasernen in der Auschwitzer Vorstadt Zasole als möglichen Standort eines Konzentrationslagers für oppositionelle Polen ausgemacht. Der höhere SS- und Polizeiführer für Schlesien suchte im Januar 1940 in Berlin um Genehmigung zum Bau der Arbeiten nach und die SS-Führung begann Verhandlungen mit dem deutschen Heer, dem alle früheren polnischen und militärischen Einrichtungen unterstanden. Ende April 1940 ordnete der Reichsführer SS Heinrich Himmler die Errichtung eines Lagers in Auschwitz an. Im Mai 1940 trafen die ersten Transporte mit polnischen Gefangenen ein. Gedenken wir der Opfer, gedenken wir auch der Opfer, indem wir kurz die Opferstatistik verlesen. 980.000 Juden geschätzt wurden in Auschwitz ermordet, 78.000 Polen, 21.000 Roma, 18.000 sowjetische Kriegsgefangene. Heute Abend ist auch eine Demo hier angesagt in Barcelona. Ja, letzten Samstag in Madrid und heute in Barcelona. Aber ich fürchte, sie wird nicht so groß und machtvoll werden wie die in Madrid vor einer Woche. Aber jedenfalls auch eine wichtige Demonstration. Es geht um diese Geschichte, das jetzt schon fast 3 Jahre her, wo es eine Demonstration gab hier in Barcelona am Parlament. Das war die Zeit, wo das also dann wirklich immer brutaler angefangen hat mit diesen Kürzungen, mit der Privatisierung von öffentlichen Diensten, Abbau all überall. Und da sollte im Juni vor 3 Jahren dann der Haushaltsplan verabschiedet werden im Parlament und aus dieser Gelegenheit gab es dann eine große Demonstration, wo es hieß, halten wir das Parlament an oder so. Ja, dann ging natürlich das große Geschrei wieder los von Seiten der Regierenden und der politischen Parteien. Das Parlament symbolisiert unsere Demokratie und das anzugreifen, da sieht man es wieder, diese Linksradikalen, diese Anarchisten, diese Terroristen, ja. Und es wurde tatsächlich auch dann ein paar Farbeier geworfen und so. Aber immerhin mussten dann einige von diesen großkotzerten Politikern im Hubschrauber da einfliegen, weil sie durch die Demonstranten nicht durch wollten oder nicht durch konnten. Und also in diesem ganzen Zusammenhang und diesen Auseinandersetzungen, da wurden damals viele Leute festgenommen und 20 davon werden jetzt vor Gericht gestellt. Das fängt übermorgen an, am Montag, dieses Gerichtsverfahren. Und aus Solidarität mit diesen Leuten, die jetzt da vor Gericht stehen, gibt's heute Nachmittag diese Demonstration am Plaza Catalunya und zwar beginnt es um 18.30 Uhr. Also, 18.30 Uhr, Plaza Catalunya. Yo también estaba al Parlament. Auch ich war beim Parlament und ich werde es wieder tun. Das ist die offizielle Losung, Parole dieser Demonstration. Es geht darum, weiter zu protestieren und auch dagegen zu protestieren, dass nun Menschen für ihr Recht auf Demonstrationsfreiheit bestraft werden. Jo, Niemandsland neigt sich dem Ende zu. Schlussworte. Ja, genau, wenn die sagen zu uns, die wir uns wehren, weil wir überleben wollen, wenn die zu uns sagen, ihr seid Radikale, ihr seid gewalttätig und so, das ist, was sie sagen, aber was sie denken, wir sind Ratten, ja, die Ratten gehen auf die Straße. Und dann versuchen wir halt, sie irgendwie zu beißen, ja? In die Waden am besten, fest zu beißen, wenn wir schon Ratten sind. Schönes Wochenende, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Haben Sie Spaß, haben Sie Lust am Leben, Laune am Tun und Lassen, aber wehren Sie sich auch, protestieren Sie auch gegen die Gemeinheiten, die Bosheiten und die Ungerechtigkeiten dieser Welt und dieser Machtstrukturen, die leider über die Jahrhunderte so schrecklich entstanden sind und die man so schlecht ändern kann bzw. los wird. Trotzdem alles Gute, ein schönes Wochenende. Tschüss, Agur. Die heutige Sendung wird etwa ab Montag, Dienstag im Podcast nachzuhören sein unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder auch im Blog, den darf man auch nicht vergessen, falls der andere Podcast mal aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, unter niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss! The night winters and the sky and sings. I can write the saddest lines tonight. He loves me sometimes, I love him too. On nights like these, I held him in my arms, I kissed him gently. Sky, he loved me. Sometimes I loved him too. How could